Welt am Draht. Thema heute: barrierefreies Internet. Im Studio begrüßt Sie Michael Stein. Willkommen. Barrierefrei, das ist ein Begriff, den man erstmal ein bisschen erklären muss. Barrierefrei in Bezug auf das Internet, das meint, dass jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderungen, Zugriff auf die Angebote im World Wide Web haben muss. Dabei geht es zum Beispiel darum, dass Seiten im WWW so programmiert werden müssen, dass ein sogenannter Screenreader, das ist ein Programm, das die Inhalte einer Webseite vorliest, dass dieses Programm eben seine Arbeit auch machen kann. Das ist nämlich noch immer längst nicht bei allen Angeboten im Netz der Fall. Seit 2006 jedenfalls müssen zumindest alle Seiten von Einrichtungen öffentlichen Rechts, die dem Bund unterstehen, so programmiert werden. Das schreibt das Behindertengleichstellungsgesetz vor. Wir wollen uns in der nächsten halben Stunde ein paar Beispiele ansehen und anhören, bei denen die Forderung nach Barrierefreiheit schon erfolgreich umgesetzt worden ist. Welche Hilfsmittel gibt es für behinderte Menschen überhaupt, damit sie genauso wie nicht behinderte Menschen von den Inhalten des Internet profitieren können? Und wie kann die Internettechnik auch außerhalb des WWW helfen, damit behinderte Menschen möglichst gleichgestellt in unserer Gesellschaft leben können? Das Thema. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Nur ein Bruchteil der deutschen Webseiten im Netz, Schätzungen gehen von etwa 10% aus, sind so gestaltet, dass man von Barrierefreiheit sprechen könnte. Sie sind überladen mit grafischen Elementen. Auch nicht behinderte Menschen haben damit oft ihre Probleme. Und obwohl es das Behindertengleichstellungsgesetz und darin die Bestimmung gibt, dass Webseiten des Bundes und seiner Institutionen barrierefrei sein müssen, sind es noch immer viele nicht. Grund: Webdesign ist teuer und braucht in aller Regel Spezialisten, gerade dann, wenn es um Barrierefreiheit geht. Dirk Asendorpf hat Hajo Horras besucht. Er ist blind und hat trotzdem einen guten Überblick über das, was sich im World Wide Web so tut. Postbank Internet Online Banking, Postbank Grafik, 6 Überschriften und 15 Links, KW Postbank, Überschrift Ebene 2, Alt-Navigation, Liste mit 9 Einträgen, Auszählung. Ich stoppe den mal, sonst würde der mir die ganze Seite vorlesen, was eigentlich nicht sehr effektiv ist. Das ist halt das Problem. Wenn man eine Seite nicht kennt, dann muss man erst mal gucken, ne? Wenn Hajo Horras gucken sagt, dann meint er das nicht wörtlich. Der Internetnutzer, der gerade die Website der Postbank aufgerufen hat, ist nämlich blind. Ein Bildschirm hat er an seinen Computer gar nicht erst angeschlossen, dafür aber einen sogenannten Screenreader installiert. Die künstliche Stimme liest ihm den Text der Website vor. Dass der Link zum Online-Banking in einem roten Kasten gleich oben rechts steht, erfährt der blinde Surfer so allerdings nicht. Auch auf der sogenannten Braillezeile, die die Buchstaben in Blindenschrift darstellt, ist von der Signalfarbe nichts zu spüren. Trotzdem findet sich Hajo Horras schnell zurecht. Bei der Postbank habe ich mir ein Lesezeichen gesetzt, dass ich sofort immer zum Hauptinhalt komme. Mit Lesezeichen mache ich ein K. Da bin ich sofort auf dem Hauptinhalt, wo der eigentliche Inhalt anfängt. Hier bei der Postbank ist der ganz klar definiert. Ne, da kann ich mich auch nicht vertun. Leer. Seit neuestem bietet Ihnen das Postbank Online Banking. Zahlreiche neue Sicherheitsmerkmale. Diese werden bald aus dem Demo-Konto verfügbar sein. Bis dahin möchten wir. Der Screenreader lässt sich auch langsam stellen. Doch der blinde Surfer hat sich an das rasante Tempo gewöhnt. Schließlich rattert die künstliche Stimme stur alles herunter, was auf der Website steht. Ob es sich dabei um eine wichtige Überschrift, um Reklame, eine Bildunterzeile oder eine Aufklappliste handelt, kann sie nur dann unterscheiden, wenn sie schon die Programmierer Gedanken um Nutzer mit Behinderungen gemacht haben. Mit ihren exakten Kennzeichnungen für Gliederung, Eingabefelder und Menüs hat die Postbank das so vorbildlich getan, dass sie dafür sogar ausgezeichnet wurde. Die meisten anderen Internetanbieter sind allerdings noch längst nicht so weit. Gerade Zeitungen und Nachrichtenseiten sind einfach nur nervig, finde ich. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, warum. Langsamer. Die meisten sind ganz schlecht strukturiert, sodass man da auch nicht schnell sofort zum eigentlichen Inhalt kommt. Und da, um so einen kurzen Artikel zu lesen, halt eben erst mal 2 Minuten navigieren muss, bis man da hingekommen ist. Ne? Und das ist mir echt zu nervig. Nur 10% der deutschen Websites erfüllen alle Anforderungen für den sogenannten barrierefreien Zugang. Selbst kommerzielle Anbieter wie Facebook, Amazon oder eBay halten sich nicht daran und schrecken, ohne es zu wollen, Millionen potenzieller Kunden ab. Für den Bund und seine Dienststellen ist die Barrierefreiheit seit 2006 gesetzlich vorgeschrieben. Doch noch immer erfüllt ein gutes Drittel aller Behördenwebsites die Regeln nicht. Zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung oder der Informationsdienst Wissenschaft. Das ist die zentrale Anlaufstelle für wichtige Nachrichten aller deutscher Universitäten und Forschungseinrichtungen. Detlef Gürke hat ihr Internetangebot getestet im Auftrag des Projekts Barrierefrei informieren und kommunizieren. Das ist eine richtig schlechte Seite. Bilder haben keine vernünftigen Alternativtexte, es wurde wenig auf Struktur geachtet, Listen wurden nicht gekennzeichnet, Formularfelder haben keine richtige Beschriftung und so weiter und so fort. Die Liste ist ziemlich endlos bei dieser Seite. Jeder Punkt ist für sich genommen eine Kleinigkeit, doch in der Summe machen sie behinderten Usern das Leben schwer. Gerade auch in Beruf und Ausbildung. Es gibt ja noch genug behinderte Studenten, die sich gerade ihre Skripte zum Beispiel runterladen möchten von den Seiten. Und wenn weder die Internetseiten noch die dazugehörenden Skripte in barrierefreier Form zur Verfügung gestellt werden können, ist es natürlich eine große Barriere für behinderte Studenten. Und zwar keineswegs nur für Blinde und Sehbehinderte. Mit etwas Übung lenken sie die rasende Stimme ihres Screenreaders mit kurzen Tastaturbefehlen recht schnell an die richtige Stelle. Die größten Probleme mit schlecht programmierten Websites haben überraschenderweise Gehörlose, auch wenn es auf einer Website gar nichts zu hören gibt. Wer von Geburt an gehörlos ist, versteht nur die Gebärdensprache. Für diejenigen Menschen ist die Schriftsprache eine Fremdsprache. Und genauso lesen sie auch Internetseiten. Alles, was dort geschrieben steht, wenn es auch ihre Landessprache ist, ist trotzdem eine Fremdsprache, also nicht so deutlich erfassbar. Zumindest die grundlegenden Dinge sollten über Gebärdenvideos erläutert werden. Das ist ja zum Beispiel so geschehen bei der Polizei NRW. Und es gibt auch hier in Hamburg eine Firma, das Gebärdenwerk zum Beispiel. Die stellen wirklich kommerziell Gebärdenvideos für Internetseiten her. Noch ist das etwas teuer und umständlich. Doch es gibt bereits erste Programme, die geschriebenen Text halbautomatisch in Gebärdensprache übersetzen können. Richtig eingesetzt sind Computer keine Barriere, sondern ganz im Gegenteil, eine große Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Hajo Horras war schon blind, als das Internet erfunden wurde. Jetzt nutzt er es täglich. Manchmal ist es auch ein bisschen nervig, ne, weil man aufs Internet verwiesen wird und viele Leute auch Schwierigkeiten damit haben. Viele ältere Sehbehinderte und Blinde, ne, die können damit überhaupt nichts anfangen. Oder telefonische Auskunft ist mittlerweile ja sehr teuer geworden. Das kann sich ja kaum noch jemand leisten. Aber für mich ist es eine große Bereicherung, dass ich viele Sachen nachschlagen kann. Ne? Fernsehprogramm, Radioprogramm ist auch gar kein Problem mehr. Fahrplanauskunft ist überhaupt kein Problem. Telefonauskunft ist kein Problem. Das sind ja sonst immer Sachen, womit man immer jemand einspannen musste. Ne? Oder man ist halt eben immer wieder auf Vorleser angewiesen. Wenn Sie sich für Screenreader oder andere Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen interessieren, wir haben auf unserer Webseite, die übrigens auch barrierefrei ist, einige Informationen dazu zusammengetragen. Den Link dorthin sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Die meisten von uns machen sich darüber wahrscheinlich keine Gedanken, habe ich bisher auch nicht. Wenn man sich zum Beispiel im Urlaub irgendwo nicht auskennt, dann besorgt man sich einen Stadtplan. Die Pläne sind zwar unterschiedlich gestaltet, aber mit Hilfe der Kartenlegende findet man sich meistens nach einiger Zeit zurecht. Inzwischen gibt es Stadtpläne immer häufiger auch in elektronischer Form, im Handy, im Taschencomputer, als Navigationsgerät oder auch am Infoterminal, zum Beispiel in einer Touristeninformation. Wenn der Stadtplan elektronisch wird, dann ist man als Nutzer nicht mehr unbedingt nur auf Zeichen oder Linien oder Punkte angewiesen. Wie wäre es mit einem Stadtplan, den man hören kann? Können Sie sich nicht vorstellen? Holger Bruns stellt Ihnen den Stadtplan für blinde Menschen vor. Akustisch befindet man sich längst vor Ort. Während der Mauszeiger sanft über den Bildschirm gleitet, plätschern Gewässer, rauschen die Blätter, zwitschern die Vögel. Eine Reise mit dem Mauszeiger wird zu einem Spaziergang durch ein akustisches Ambiente. Natürlich hat dies Grenzen, sagt Jochen Meyer von der Universität Oldenburg, einer der Entwickler. Natürlich ist die akustische Interaktion deutlich eingeschränkt. Ich kann auf akustischem Wege deutlich weniger Informationen vermitteln, als ich es grafisch darstellen kann. Ein Bild sagt nun mal mehr als 1000 Worte, aber das eine Wort zur richtigen Zeit gesprochen, kann mir Warnung, Hinweis, Empfehlung oder Rat sein. Jochen Meyers Stadtplan für Blinde lässt sich durchaus einsetzen, denn schließlich gibt es Dienste wie Google Earth, den Stadtplandienst oder den Routenplaner, die allesamt der akustischen Umsetzung harren. Wilko Heuten, wie Jochen Meyer an der Entwicklung des Stadtplans für Blinde beteiligt, führt das System vor. Was man also jetzt sieht, ist eine akustische Karte, in diesem Fall von Brüssel. Bestimmte Objekte werden mit bestimmten natürlichen Klängen versehen, zum Beispiel ein See. Und dann so. Oder ein Park. Der Oldenburger Informatiker Wilko Heuten benutzt hier ein Grafiktablett und hält einen Stift in der Hand. Er malt damit unsichtbare Linien, die ein Computer als Reiseroute versteht oder auch als Wanderweg, je nach Laune. Wenn ich jetzt zum Beispiel um den See einmal herumwandere, dann höre ich das erst von der rechten Seite, weil ich mich jetzt links davon befinde. Wenn ich mich jetzt aber rechts vom See befinde, dann höre ich das von der linken Seite. Und so kann sich nach und nach der Blinde durch Bewegen dieses virtuellen Hörers ein Bild von der Umgebung machen. Der virtuelle Hörer ist in Wirklichkeit ein vom Grafiktablett gesteuerter Mauszeiger, der auf Objekte im Stadtplan zeigt. Für sehende Menschen wird dieser Stadtplan auch auf einem Monitor dargestellt. Zwar können Blinde mit einem Monitor nicht viel anfangen, aber die von einer Geräuschdatenbank erzeugte Akustik macht diesen Nachteil offenbar wett, meint Wilko Heuten, der blinde Tester in sein Labor einlud. Also vor allen Dingen gefällt den Blinden erstmal, dass das System sehr einfach zu bedienen ist. Wenn man berücksichtigt, was Blinde sonst so für Geräte benutzen, zum Beispiel die Braillezeile, die sind erstmal sehr teuer und erfordern viel Lernaufwand. Und bei der akustischen Karte kann man im Prinzip sofort loslegen. Wir haben Partner, die sind auch daran interessiert, sowas eben zu vermarkten und weiterzutreiben und möchten eben solche Prototypen, die wir entwickelt haben, auch an den Blinden ranbringen. Das Prinzip könnte also Schule machen und akustischen Nachfolgeprojekten als Vorlage dienen. Jochen Meyer denkt inzwischen über das Internet hinaus und auch gerne an seinen fahrbaren Untersatz, den er passend verbessern möchte. Das schönste Beispiel ist an der Stelle das Auto, das ja auch sehr, sehr computerisiert ist und wo ja auch andere Formen der Informationsvermittlung gefunden werden müssen. Und auch hier lassen sich solche Systeme, die eben nicht visuell, sondern akustisch oder haptisch oder taktil arbeiten, sehr, sehr gewinnbringend einsetzen. Bisher ging es hier bei Welt am Draht vor allem um solche Angebote, die sich an blinde und sehbehinderte Menschen richten. Jetzt gleich werden Sie Christian Papadopoulos kennenlernen, der an einer Muskelkrankheit leidet. Der junge Mann ist mittlerweile nicht mehr in der Lage, einen Computer über die Tastatur zu bedienen. Für Anwender wie ihn gibt es eine ganze Reihe von Hilfsmitteln. Eine davon ist die Spracheingabe. Es handelt sich dabei um ein Programm, das auf die Sprache seines Benutzers reagiert. So lässt sich ein Computer steuern und es lassen sich auch Texte diktieren. Lothar Nickels hat Christian Papadopoulos besucht und sich seinen Computerarbeitsplatz erklären lassen. Durch dieses Programm bin ich ja trotz meiner Einschränkungen in der Armmuskulatur, die es mir eben nicht mehr ermöglicht, eine Tastatur zu nutzen, trotzdem in der Lage, alle Funktionen des Computers zu steuern. Es ist so, dass das Programm beim Hochfahren vom Computer auch gestartet werden kann. Man braucht zwar eine Maus, in meinem Fall, aber man könnte das auch anders regeln. Und dann klickt man auf ein Icon und dann kann man diktieren. So gibt Christian Papadopoulos Texte in seinen Computer ein. Früher hat er noch mit den Fingern getippt. Mittlerweile ist aber seine Muskelschwäche so weit fortgeschritten, dass er sich aus eigener Kraft kaum noch bewegen kann. Auch das selbstständige Atmen fällt ihm schwer. Deshalb ist an seinem elektrischen Rollstuhl ein Beatmungsgerät befestigt. Der kleine Schlauch unterstützt seine Atmung, wenn er daran saugt. Ich benutze halt ein Beatmungsgerät auch tagsüber. Und das Problem bei den alten Programmen war, dass dieses Zwischenzischen, was leider durch die Mundbeatmung und den offenen Schlauch zustande kommt, haben die immer totalen Mist sozusagen verstanden und entsprechend irgendwelche unleserlichen Texte ausgespuckt. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Damals hat er auf einer Reha-Messe eine der ersten Versionen von Dragon Naturally Speaking getestet. Und die konnte das Unglaubliche, gesprochenes Wort unmittelbar in ein Textdokument umwandeln. Eine echte Erleichterung, aber so ganz das Wahre war es trotzdem noch nicht. Da musste man wirklich jedes Wort einzeln sauber akzentuiert in das Mikrofon sprechen. Und mittlerweile geht es halt so, dass man wirklich fließend diktiert. Das ist sogar so, dass er einen besser versteht, wenn man jetzt nicht jedes Wort einzeln ins Mikrofon spricht. Dragon Naturally Speaking wurde also enorm verbessert. Natürlich, es gibt auch noch andere Anbieter für Diktiersoftware, aber die Dragon Diktiersoftware ist kompatibel zu weiteren Softwarelösungen, mit denen der Nutzer telefonieren kann oder sogar Lichtschalter, Fernseher und Türöffner per Sprachsteuerung bedient. Ein weiterer großer Vorteil, vor allem für behinderte Menschen. Am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme in St. Augustin beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Verarbeitung multimedialer Dateninhalte. Joachim Köhler ist dort Leiter der Abteilung NetMedia. Bei der Entwicklung solcher Spracherkennungssysteme kommen verschiedene Disziplinen und Experten zum Einsatz. Das sind Linguisten, Phonetiker, Sprachwissenschaftler, aber auch vor allem Mathematiker, Ingenieurswissenschaftler, die diese doch statistisch fundierten Modelle erstellen müssen, damit das nachher auch funktioniert. Spracherkennungssysteme wie das von Christian Papadopoulos verwendete Dragon Naturally Speaking zerlegen Sprachsignale in die einzelnen Frequenzen. Anschließend findet die tatsächliche akustische Erkennung statt. Zunächst werden bedeutungsunterscheidende Einheiten der gesprochenen Sprache herausgefiltert. Das Schwierige dabei ist, ein A hört sich in den Wörtern das, dann oder Dach immer anders an. Um da das richtige A zu finden, gibt es eine Datenbank, in der das passende Klanggegenstück abgelegt ist. Zusätzlich wird noch berücksichtigt, welche Kombinationen von Silben wahrscheinlich und welche eher unwahrscheinlich sind. Dann wird im linguistischen Modell nach möglichen Bedeutungen für das gefundene Wort gesucht. Das linguistische Modell ähnelt einem Aussprachelexikon, in dem die Schreibweise und die Aussprache von Wörtern aufgelistet ist. Als letztes prüft ein sogenanntes Sprachmodell, welches der vorgeschlagenen Wörter zu den schon ermittelten passt. Dabei werden Statistiken verwendet, wie häufig Wörter in bestimmten Zusammenhängen vorkommen. Joachim Köhler. Die große Herausforderung für die automatische Spracherkennung und somit auch für die Diktiersysteme liegt darin, dass die unterschiedlichen Aussprachen und die unterschiedlichen Weisen, wie man sprechen kann, also man muss hier sich nur Dialekte vorstellen, die von diesem Spracherkennungssystem irgendwie aufgefangen werden müssen. Und diese Unregelmäßigkeit in der Sprache führt dazu, dass es häufig dann doch noch Erkennungsfehler gibt. Man ist heute so weit, dass für hochqualitative Sprache, für Nachrichtensprecher, Niveau, diese Systeme sehr, sehr gut funktionieren. Aber für Spontansprache, für sehr freie Sprache ist immer hin und wieder zu Erkennungsfehlern kommt. Diese Erfahrung hat auch Christian Papadopoulos gemacht. Er nutzt das Programm in erster Linie beruflich. Nachlässigkeiten verzeiht einem das Programm nicht wirklich, weil man sehr viel disziplinierter sein muss, als wenn man zum Beispiel tippt. Man muss sich halt an eine gewisse Sprachmelodie halten. Man kann, ich sag mal, jetzt keine Emotionen in die Stimme bringen. Ganz ehrlich gesagt, eine Sekretärin mit einem 10-Finger-System ist wesentlich schneller als selbst ein geübter Nutzer. Aber das Programm ist lernfähig und so kann die Erkennungsrate auf mehr als 95% gesteigert werden. Ich finde das Programm für mich auf jeden Fall in Kombination mit Maus und gegebenenfalls für kleinere Geschichten auch mit einer Bildschirmtastatur ein Riesenvorteil. Es einem sehr erleichtert, auch längere Texte in den Computer einzugeben, ohne sich körperlich völlig zu verausgaben. Und das passiert bei ihm schnell. Deshalb ist ein solches Hilfsmittel für ihn unverzichtbar. Wenn Christian Papadopoulos arbeitslos wäre, dann gäbe es für ihn, neben seiner körperlichen Einschränkung durch die Muskelschwäche, wahrscheinlich noch ein weiteres Problem. Es ist jetzt bei der letzten Version so, dass ich die im Moment noch testweise benutzen darf. Aber grundsätzlich, wenn ich es jetzt nicht für die Arbeit oder fürs Studium nutzen würde und einfach nur um zu Hause meinen Rechner zu nutzen, müsste ich selber bezahlen. Wenn Sie sich übrigens noch intensiver mit dem Thema Sprache und Spracheingabe befassen wollen, in der Welt am Draht-Ausgabe im Mai haben wir uns 30 Minuten lang mit Spracheingabe und Ausgabe beschäftigt. Den Link auf die Sendung mit Manuskript und Audiodatei zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage und die Adresse sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Musik, Videos, Texte, Bilder, all das gibt es im Internet. Aber haben Sie schon mal was vom Internet der Dinge gehört? Es geht dabei um die Interaktion von Gegenständen mit seiner Umwelt, mit uns und mit anderen Gegenständen. Dazu bekommt jeder Gegenstand, jedes Ding auf der Welt eine eigene Internetadresse. So sieht jedenfalls die Vorstellung der Techniker und Forscher aus, die sich damit beschäftigen. Über diese einmalige, unverwechselbare Adresse wird auch jeder Joghurtbecher, jedes Buch, jeder Anrufbeantworter identifizierbar. Man weiß, wo sich der Gegenstand befindet und welche anderen Gegenstände in seiner Nähe sind. Wie können behinderte Menschen davon profitieren, wenn sich jeder Gegenstand ansprechen lässt, wenn er sich selber meldet, sobald man in seine Nähe kommt? Ein Bericht von Dirk Asendorpf. Normalerweise machen die Waren im Supermarktregal durch ihre bunte Verpackung auf sich aufmerksam. Auch Preisetiketten und Hinweisschilder helfen nur dem, der sie sehen kann. Werden Produkte, Wegweiser und Gebäudeteile jedoch mit winzigen Funketiketten ausgestattet, sogenannten RFID-Tags, kann das Sichtbare auch hörbar werden. Vlad Koroama hat an der ETH Zürich einen Minicomputer im MP3-Format entwickelt, den ein Sehbehinderter unauffällig hinter dem Ohr tragen kann. Das ist eine Text-to-Speech-Engine auf dem Gerät, das ihm dann das vorliest, was es in der Welt um ihn herum gibt. Und dann kann er noch weitere Informationen dazu verlangen. Da, wo zum Beispiel das Schild Richtung Toiletten zeigt, dass der Blinde auch hört, Weg Richtung Toiletten. Internet der Dinge, so heißt das Stichwort, unter dem weltweit an der Vernetzung von Mensch, Umwelt und Maschine ganz ohne Tastatur und Bildschirm gearbeitet wird. Friedemann Matern ist einer der Pioniere. Seit 1999 leitet er das Züricher Universitätsinstitut, an dem das Blindenassistenzsystem entstanden ist. Das Internet der Dinge, das ist ein Prozess, der schon lange im Gange ist, der unmerklich daherkommt, weil ja eben auch die Sensoren, die Computer, die Prozessoren, die drahtlosen Kommunikationseinheiten eher versteckt, ja, in Anführungszeichen, eingesetzt werden. Die sollen uns ja gar nicht belästigen, sollen Produkte nicht unschön machen, sondern sollen uns im Hintergrund helfen. Und daher kommt das etwas versteckt. Und insofern ist das auch schwer. Man muss mit offenen Augen rumlaufen, bewusst, um das wahrzunehmen, was da eigentlich geschieht. Zum Beispiel in sogenannten Future Stores, mit denen die großen Einzelhandelsketten technische Innovationen erproben. Das Züricher Institut hat dafür ein Allergiker-Warnsystem entwickelt. Mit der Handykamera wird der Strichcode auf der Lebensmittelpackung gelesen und die darin versteckte Nummer per Internet an eine Datenbank übertragen. Dort sind die Inhaltsstoffe gespeichert. Innerhalb von Sekundenbruchteilen geht dann, je nach Allergie, eine Meldung über Erdnuss, Milcheiweiß oder Soja zurück auf das Handy des Kunden im Geschäft. Ist das Produkt für ihn ungeeignet, wird er mit einem Piepston und einer roten Ampel auf dem Handy-Display gewarnt. Während sich das im Praxistest schon bewährt hat, ist die elektronische Hilfe beim Wiederfinden verlorener oder verlegter Gegenstände noch im Entwicklungsstadium. Schlüsselanhänger ausgestattet mit kleinen Funkeinheiten. In der Weise, wenn ich meinen Schlüsselbund verliere, dann funkt dieser Schlüsselanhänger an vorbeilaufende Mobiltelefone von anderen Leuten. Eine Art Hilferuf, und die Mobiltelefone melden dann verschlüsselt, wo sie einen Hilferuf empfangen haben. Wenn ich meinen Schlüssel suche, gehe ich an einen Webbrowser und bekomme dann, wenn er so entdeckt wurde, auf einer Karte direkt angezeigt, wo sich dieser Schlüsselbund befindet. Ein solches System kann Menschen mit eingeschränkten Sinnen unterstützen, ist aber auch für Gesunde interessant. Und je größer die Zielgruppe, desto eher schafft es eine gute Idee auch zur Marktreife. Zum Beispiel das Fußgänger-Navigationssystem, das ohne die lästige Eingabe auf winzigen Tastaturen auskommt. Bitte sprechen Sie den Straßennamen. Waldstraße. Bitte sprechen Sie die Hausnummer. 63. Die Hausnummer konnte nicht gefunden werden. Um die Berechnung zu starten, sprechen Sie Straßenmitte. Straßenmitte. Straßenmitte. Ist das Ziel erst einmal klar, kann der Weg durch die Stadt nicht nur in Form einer Karte dargestellt und über einen kleinen Lautsprecher angesagt werden. Sehbehinderte Fußgänger können sich den Weg bald auch mit intuitiv verständlichen Geräuschen weisen lassen. Christoph Stahl und einige seiner Informatikerkollegen an der Universität Saarbrücken haben die Technik dafür entwickelt und bereits in der Praxis erprobt. Wir haben räumliches Audio, das heißt, der Sehbehinderte hört einfach dann bestimmte Objekte anhand vom Geräusch über seine Kopfhörer und kann dann dem Geräusch folgen, weiß zumindest, in welchem Abschnitt der Stadt er sich befindet und wo die Zielrichtung ist, aber im Genauen muss er sich noch auf seinen bewährten Blindenhund verlassen. Auch in Medizin und Pflege haben Pilotprojekte gezeigt, wie sich das Internet der Dinge nützlich machen kann. Ein künstlicher Arm lässt sich mit Gedankenkraft bewegen. Ein Sensorteppich ruft automatisch den Pflegedienst, wenn ein Mensch auf ihm nicht steht, sondern liegt. Ein Sehbehinderter wird beim Verlassen der Wohnung durch das Geräusch überkochender Milch daran erinnert, dass er vergessen hat, den Gasherd abzustellen. 016-320-536. Phone number. Aber wollen die Menschen überhaupt, dass ihr Körper informationstechnisch nachgerüstet wird? Vladko Roama von der ETH Zürich ist davon überzeugt. Ich habe Interviews mit Blinden geführt und sie sagen, es kann eigentlich fast nie zu viel Information reingehen über die Ohren. Also sie brauchen das wirklich und natürlich sollte so ein System die Möglichkeit haben, das abzuschalten. Das klingt einfacher als es ist, denn einen Ausschaltknopf gibt es im Internet der Dinge nicht mehr. Friedemann Matern sieht deshalb eine zentrale Aufgabe seiner wissenschaftlichen Arbeit darin, sicherzustellen, dass die Menschen die Herrschaft über diese Technik behalten. Wir müssen das mit Sorge betrachten, damit wir eben vorbereitet sind oder möglichst die negativen Aspekte frühzeitig kennenlernen, damit man reagieren kann, technisch reagieren kann, wo es immer geht, aber auch durch Gesetze. Aber Gesetze kann man erst machen, wenn man es verstanden hat, wenn sozialer Konsens da ist. Wie man dann wirklich reagiert, das muss, glaube ich, die Gesellschaft auch entscheiden. Welt am Draht. Barrierefreies Internet. Das war das Thema von Welt am Draht hier auf SWR 2. Wenn Sie sich weiter über das Thema informieren wollen, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören oder das Manuskript nachlesen möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere barrierefreie Homepage unter www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie diese Sendung in Text und Ton und dazu jede Menge Links zu noch mehr Informationen rund um das Thema Barrierefreiheit. Noch einmal die Adresse www.swr2.de/wissen. Und dort klicken Sie dann einfach auf Welt am Draht. Barrierefrei, das heißt bei uns auf den Seiten des SWR übrigens, dass Sie sich alle Texte auf den Seiten mit einem Screenreader vorlesen lassen können und dass Sie die Schriften und auch die Bilder vergrößern können, indem Sie einfach die Vergrößern-Funktion Ihres Browsers nutzen. Bilder und Videos werden auch in Form von Texten beschrieben, sodass auch blinde Menschen erfahren, was auf den Seiten zu sehen ist. Wenn Sie also zum Beispiel da ein Bild eines Mannes auf einer Wiese sehen, dann beschreibt der Text das mehr oder weniger genau. Wenn Sie es mal ausprobieren wollen, schalten Sie in Ihrem Browser einfach die automatische Anzeige der Bilder aus und schon erscheinen stattdessen die Beschreibungstexte der Bilder. So, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Michael Stein. Auf Wiederhören.